We continue with our message, the Holy Spirit and Jesus. Amen. Geht weiter mit dem Thema der Heilige Geist und Jesus. Jesus and the Holy Spirit. Jesus und der Heilige Geist. Amen. Amen. That of conception is very, very important. The Holy Spirit conceived Jesus in Mary's womb. Wie der Heilige Geist Jesus in Marias Schoß gegeben hat, ist sehr wichtig. Whatever the Lord wants in our life. Was immer der Herr will in unserem Leben. You know, whatever He wants to be done in our life. Was immer getan werden soll in unserem Leben. You see, it's the Holy Ghost, it's the power. They are all going to be done through the power of the Holy Spirit. Alles wird durch die Kraft des Heiligen Geistes getan. It is not by the natural power. Nicht durch die natürliche Kraft. And that is why the result is not also natural. Deswegen ist das Ergebnis auch nicht natürlich. The result is always supernatural. Das Ergebnis ist immer übernatürlich. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Last week, last Sunday, we talked about ambassador. Amen. Letzte Woche haben wir über Botschafter gesprochen. Amen. Amen. You see, Mary chose to believe. To believe the Holy Spirit. Maria hat sich entschieden, den Heiligen Geist zu glauben. He chose to believe the angel. An den Engel zu glauben. That brought the message. Der die Botschaft gebracht you hat. You know, all of them, you know, all the prophets, they have been prophesying the coming of Christ. Alle Propheten haben das Kommen von Christus vorhergesehen. And all the prophecy, the angel now brought all the prophecy to Mary. Und der Engel brachte diese Prophezeiung zu Maria. And it is that through the prophecy that Mary became pregnant. Und durch diese Prophezeiung wurde Maria schwanger. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. We are born again by the word of God. Wir sind wiedergeboren durch Gottes Wort. The same word that pregnanted Jesus. Das gleiche Wort, was Jesus. Amen. Sollte. Jesus is born by the word. Jesus geboren durch das Wort. Amen. All the word that all the prophets have been prophesying. Amen. All die Propheten haben vorhergesehen, dass Jesus kommt. And the angel brought all the prophecy and brought it before Mary. You see, and Mary accepted it and received it. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, as we receive His word. Wenn wir sein Wort empfangen, you see, we always become pregnant. Werden wir immer wieder schwanger. And there is going to be birth. Uns wird eine Geburt geben. Amen. Amen. Anything you do for the Lord, alles, was ihr für den Herrn macht, you see, you are pregnant of Him. Dann sind wir schwanger von ihm. And you are going to give birth. Wir werden gebären. Amen. Amen. You know, anything you do for the Lord, that is why He said, whatever you give, whatever you leave. If you give your mother, if you give your father, if you give whatever, you said there is 100-fold return. Was immer wir für Christus geben, das kriegen wir hundertfältig zurück. Because as you give, you are pregnant. Wenn wir geben, sind wir schwanger. And you are going to give birth. Wir werden gebären. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Mary chose to believe and not confuse. Maria hat sich entschieden zu glauben, nicht verwirrt zu sein. Amen. Amen. Mary chose to believe. Maria hat sich entschieden zu glauben. You know, Sunday I talked about it that if anybody was to be confused, it could have been Mary. Ich habe gesagt, dass wenn jemand verwirrt hätte sein sollen, dann wäre es Maria gewesen. Amen. Amen. Because what was going to happen? Denn das, was passiert never hatte, happened. Ist noch nie passiert. And nobody has seen it. Niemand hat das gesehen. Amen. Amen. You see, and you know, but we thank God that he was not confused. Aber wir danken Gott, dass sie nicht verwirrt war. He chose to believe. Sie hat sich entschieden zu glauben. And not to be confused. Und nicht verwirrt zu sein. And that is why the Bible says you are to choose. Das ist nicht wie, wir sollen uns entscheiden. Choose Christ always. Wir sollen uns immer für Christus you know, entscheiden. You know, Deuteronomy 30, amen. 5. Mose 30. From 19, you see, it says you choose life. Wir sollen uns für das Leben entscheiden. Christ is our life. Christus ist unser Leben. Choose Christ always. He's always at the door knocking. Denn er ist immer an der Tür und klopft an. It's not only the doors of the unbelievers. Nicht nur an der Tür der Ungläubigen. But your door today. Aber auch an deiner. He's also knocking on my door today. Und er klopft auch an deiner Tür. Why? Because he want to help me to take any decision I want to take. Denn er möchte, dass er möchte mir helfen, Entscheidungen zu treffen. You see, decision that we take in different ways. Amen. Verschiedene Entscheidungen, die wir treffen. He want to choose that. He want to take that decision for you. Er möchte dir diese Entscheidung abnehmen. Amen. Amen. He wants to take that decision for himself. Er möchte selber diese Entscheidung Because treffen. Because whatever is of you is of him. Denn das, was von dir ist, ist Amen. Von ihm. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Mary chose to believe. Maria hat sich entschieden zu glauben. Choose to believe. Entscheide dich zu glauben. You choose to believe. Du entscheidest zu glauben. And not be confused. Und nicht verwirrt zu sein. You don't know anything to do. Just remind yourself of Christ. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, erinnere dich an Christus. You don't know the next thing to do. Remind yourself of Christ. Wenn du den nächsten Schritt nicht kennst, erinnere dich an Christus. You see, choose him. That's how Entscheide dich für ihn. How do you choose him? Wie machst One du of das? The ways you choose him is reminding yourself of him. Indem du dich an ihn erinnerst. Amen. Amen. Of him that he loves you. Dass er dich liebt. That is you are always there for me. Vater, du bist immer da für mich. You never leave me. You never du forsake verlässt me. Mich you are nicht. You remain in me forever. Du bleibst in mir für immer. You are the one that takes decision in whatever I want to do. Du bist derjenige, der entscheidet. Remind yourself of him. Erinnere dich an ihn. The way will be opened. Amen. Dann öffnet sich der Weg. Praise the Lord. Halleluja. The Lord cannot help you to choose because you refuse to choose him. Der Herr kann dir nicht helfen zu entscheiden, weil du dich geweigert hast, dich für ihn zu entscheiden. You see, if you are going to take decision between things, wenn du dich entscheiden musst zwischen Sachen, then remind yourself of him. Erinnere dich an Jesus. He cannot choose for you if you cannot remind yourself of him. Er kann nicht für dich entscheiden, wenn du dich nicht an ihn erinnerst. Amen. Amen. Remember, the Holy Spirit is a gentleman. Der Heilige Geist ist höflich. He loves invitation. Er liebt Einladungen. He loves invitations er liebt so Einladungen much. So sehr. And you, until you invite him, we will just be einlädst, sonst wird er How do you invite him? How do you invite him? By reminding yourself of Christ. Indem wir uns an Christus that's erinnern. How, that's how you invite the Holy so Spirit. So laden wir den Heiligen Geist Amen. Ein. Amen. Once you remind yourself of Christ, wenn you are inviting Christus the Holy Spirit. Laden wir den Heiligen Geist Then ein. Then he start walking. Amen. Dann arbeitet er. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The reason why some of us are confused. Der Grund, einige, because wir verwirrt sind, we don't even choose Christ. Ist, weil wir uns nicht für Christus you see, our motive, our value is not Christ. Ist nicht Christus. Amen. We don't even remember. You know, sometimes at the end, when everything is almost getting to the worst stage, it should be the first that you remember. Er sagt, dass der erste sein, an den du dich erinnerst. And if you choose him, wenn du dich für ihn entscheidest, you are choosing him will help you to choose. Das wird dir helfen zu entscheiden. Amen. Amen. You are choosing him. How do you choose him? Remind yourself of him. Amen. Amen. And then the Holy Ghost will now help you to choose. Dann wird der Heilige Geist dir helfen Amen. Zu entscheiden. Amen. Then when that is when you allow your value to be Christ. Wenn du zulässt, dass dein Wert your motive, ist, or what your desire to be deine Wünsche er ist. That is all about you. It's for example two jobs. There are two jobs. Amen. Zwei, Jobs entscheiden musst. You know, some of us choose jobs. Whatever we are doing right now, it might be because of money that we are doing. Vielleicht einfach nur wegen Geld. Amen. Mm-hmm. It might be because it's so close to my heart. Oder weil in der Nähe von unserem. It might be because my parents want me to do it. Oder weil meine Eltern das Amen. Verlangen. It is never for Christ's sake. Es ist nicht um Christus willen. Amen. Amen. It is what is for His sake that He wants us to do. Er möchte, dass wir das tun, was um seinetwillen ist. Praise the Lord. Hallelujah. And to choose is so difficult for us because we walk after the flesh. Es fällt uns schwer zu entscheiden, weil wir nach dem Fleisch wandeln. And whatever he wants you to do, was immer er von uns möchte, whatever he wants for you, was immer er für dich will, they are going to be done by the power of the Holy Ghost. Es wird alles durch die Kraft des Heiligen Geistes getan. Amen. Amen. Just like the conception of Mary, wie die Empfängnis von Maria. How to choose him? Wie wir uns für ihn entscheiden. Father, where do you want me to represent you. Wenn wir fragen, Vater, wo soll ich dich repräsentieren? Where do you want me? You know, two jobs. Where do you want me to represent you? So, wo soll ich dich repräsentieren? Amen. Because anywhere you go, you represent him. Denn egal wo ich hingehe, ich repräsentiere ihn. That's why you are called the ambassador of Christ. Deswegen bist du auch ein Botschafter von Christus. Let us go to 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Amen. And quickly look at this ambassador of Christ. Amen. That is what the Bible called you and me. Amen. Das bist du und das bin ich. Understand what ambassador means. Amen. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. 2 Corinthians 5:20. 2. Korinther 5, Vers 20. He said, now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beset you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Now then, we are ambassadors for Christ. Amen. Praise the Lord. Botschafter von Christus. You know, to be an ambassador, ein Botschafter zu sein, this will help you to know that you are born into a country. Hilft dir zu erkennen, dass du in ein Land geboren bist. You see, if you are born into a kingdom, you are born into a country. Wenn du in ein Land geboren bist, bist du in ein Königreich geboren. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. A kingdom is a country. Ein Königreich ist ein United Land. United Kingdom. Das Vereinigte Königreich. Amen. Amen. You see, kingdom, being a kingdom. Kingdom is a country. Das Königreich ist ein Land. God's kingdom. Das It's not a religion. It's a kingdom. It's a country. Ein Land. Praise the Lord. Hallelujah. You are to know that you are born into a country. Once you are born again. Dass wir in ein Land geboren sind. Now you are that you are not born into a religious world. Und dass wir nicht in eine religiöse Welt geboren sind. It is not a religion. Das ist keine Religion. Religion is always looking for God. Religion sucht immer nach Amen. Gott. Amen. But you have found God. You have Christ. Ja, du hast Gott gefunden. You are different. Amen. You see, the religion is they have different ways to go to their God. Religion hat verschiedene Art und Weisen, wie sie zu Gott gehen. Amen. Amen. You only have one way. Aber wir haben einfach That's nur einen Christ Weg. Alone. Amen. Das ist Christus alleine. So you are so different in all area. Amen. Religion will say go to God. But Jesus said, come to me. Can you see the difference? They are so different. Religion sagt, komm zu Gott, aber Gott sagt, komm zu mir. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Let us go to Luke 22. Lukas 22. He said, you are an ambassador of Christ. Du bist ein Botschafter von Christus. You know, there is what is called ambassador of different countries today. You know that. Es gibt Botschafter von verschiedenen Ländern. But you are also ambassador but of Christ. Du bist auch ein Botschafter von Christus. Of a supernatural kingdom. Von einem übernatürlichen Königreich. Of a supernatural country. Von einem übernatürlichen Land. Amen. Amen. They are ambassador of the natural country. Sie sind Botschafter von But you are also an ambassador, but of a supernatural country. Aber du bist ein Botschafter von einem übernatürlichen Land. Praise the Lord. Halleluja. Look at Luke 12, verse 29 and 30. Two will help us to read it. Lukas 12, 21. Oh, sorry. You see, I said Luke 12, eh? Luke 22, sorry. Lukas 22. Luke 22. Verse 29 and 30. Vers 29 und 30. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thron sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. You know, people don't want to hear anything about kingdom today. Leute wollen nichts von einem Königreich hören. Jesus, for him, it was all about kingdom. Aber für Jesus ging es nur um das Königreich. And Satan will not want to hear that word kingdom, the kingdom of Christ. Und der Teufel will nicht, dass du das hörst, das Königreich. Because he knows that once you understand what that kingdom really means, it's over with him. Und er weiß, sobald du das weißt, dann ist es vorbei mit ihm. Praise the Lord. Halleluja. He said that you may, verse 29, and I appoint unto you a kingdom as my father had appointed unto me. A country, a kingdom. Ein Königreich, ein Land. I come with a kingdom, with a country. Ich komme mit einem Land, mit einem Königreich. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist United keine Religion. United Kingdom is not a religion. Das Vereinigte Königreich ist keine It's Religion. Es ist ein Land. So also God's kingdom is Genauso not a religion. Königreich von Gott ist keine Religion, sondern ein Land. And he said ambassador, because there is also ambassador in countries. Amen. Er hat Botschafter, weil es auch Botschafter in Ländern gibt. Praise the Lord. Halleluja. Verse 30. That you 30. May eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Praise the Lord. Halleluja. Jesus came to preach his own kingdom. Jesus kam, sein eigenes Königreich zu That predigen. His kingdom is different from the kingdom of this world. Und sein Königreich ist anders als das Königreich But people Welt. Don't like it at all. Aber Leuten gefällt Religion das nicht. Religion don't like it. Religion gefällt Amen. Das nicht. Amen. We are not preaching what they like. We are Aber wir preaching predigen Christ. Nicht das, was ihnen gefällt, sondern wir predigen Christus. Amen. Amen. Understand what it is to be ambassador. Verstehe, was es bedeutet, ein Botschafter zu sein. Understand what it is to be ambassador. Amen. Was bedeutet ein Botschafter ambassador zu sein? Of Christ. Ein Botschafter von Christus. Amen. If you can understand that of the natural world, then you can understand that of Christ. Wenn du das von der natürlichen Welt verstehst, verstehst du das von Christus auch. Like for example, like that the centurion man. Wie der römische Hauptmann. He was able to understand in that of natural world the authority. That he was having in the natural world. Er hat die Autorität, die er in der natürlichen Welt hatte, verstanden. And that's why he was able to understand your Christ authority. Das war auch in der Lage, die Autorität von Christus zu verstehen. Dass sobald er spricht, ist es He knows that he himself he have authority in this world, the natural world. Er wusste, dass er Autorität hat hier auf dieser Welt. That once he speak, sobald er spricht, you know, the people must obey God. Hören Leute seine Stimme. So also Christ have authority Genauso hat Christus in the supernatural in der übernatürlichen That Welt. Once he speak, wenn er spricht, that his word is spirit and life. Ist sein Wort Geist und Leben. And things must obey him. Und Dinge müssen ihm gehorchen. You get it? Amen? Amen. So also, if you can understand that of Yeah, what ambassador of this world, the natural one, world means, you can that will also help you to understand that of Christ. Amen. Mm-hmm. Ambassador is not a member of parliament. Ein Botschafter gehört nicht nur zur Regierung. And they are not senators. I don't know if you know things about that, about all these things I'm talking about. Amen. Amen. Praise the Lord. To be a member of parliament or senator, you don't represent country. Um Teil der Regierung zu sein, musst du nicht ein Land präsentieren. You represent a small group of people somewhere in the state. Amen. You represent a small group of people. You see, to be a senator or a member of parliament, then. For ambassador represents the entire nation. Ein Botschafter repräsentiert aber ein ganzes Land. Amen. Amen. Ambassador represents the whole land. Repräsentiert das ganze the whole land. Country. Amen. Amen. When you meet an ambassador, you meet a country. Wenn du einen Botschafter triffst, triffst du sozusagen das ganze Land. You meet a country. As an ambassador of Christ, once somebody meets you, he meets the kingdom of Als God. Als Botschafter von Christus, sobald dich jemand trifft, trifft er das Königreich. He comes to the kingdom of God. Er kommt zum Königreich. Amen. Once somebody embraces you, he embraces a country. Wenn jemand dich umarmt, umarmt Is somebody getting it? Amen. Once somebody shakes you, he shakes a country. Niemand, der die Hand reicht, reicht er einem Land. To be a member of parliament. Or senator, you are voted in. Und wenn du in der Regierung bist, wirst du eigentlich da reingewählt normalerweise. Amen. The people make you a senator in a small area. Amen. Wählen dich und dann kriegst du diese Position. But as an ambassador, aber als Botschafter, you are not voted for. Wird man somebody get it. The king confirmed on you the whole nation. Der König entscheidet einfach, dass du der Botschafter bist. Is somebody getting it? He gives you the whole nation. You see, you he confirmed on you. The whole nation, he wants anywhere you are, once you come out, it's a whole nation that is outside. Okay, eine ganze Nation. Amen. As ambassador, you are not voted for. The king confirmed on you the whole nation. Als Botschafter wirst du nicht gewählt, sondern der König entscheidet. And when you go to work, wenn du zur Arbeit gehst, you don't go to work to survive or to make it through the day. Gehst du nicht as an ambassador zur Arbeit wie ein Mensch, der versucht einfach nur zu überleben. You don't go to work to try and make ends meet. Du gehst nicht zur Arbeit und versuchst über die Runden zu kommen. You don't go to work, praise the Lord. You see, you don't go to work like others. Du gehst nicht so zur Arbeit wie andere. You go to work realizing that you are a country. Du gehst zur Arbeit und realisierst. Somebody getting it. Mit diesem Bewusstsein. You see, have Christ mentality. Have Christ mentality. Praise the Lord. You know, let us look at Christ's mentality. Colossians. Go to Colossians 2. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2. Kolosser 2. Praise the Lord. Halleluja. It's not Colossians, I'm sure it's Hebrew. Wait a minute. Praise the Lord. Praise the Lord. There's a place I want us to go to. Amen. Amen. Where the Lord taught it not evil to be equal with God. He taught it not evil to be equal with God. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. Okay. Philippians 2. It's Philippians 2. I have it now. Philippians 2. He said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. You see that? The same mind. He said, the mind that was in Christ Jesus, let this mind also be in you. Philippians 2, verse 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. You see, Christ's mentality. Die Mentalität von Christus. He said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He thought it not evil to be equal with God. Es war für ihn nicht böse, gleichgestellt zu sein mit Gott. But in, look at verse 7. But made himself of no representation. Of no reputation. And took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name. Praise the Lord. Hallelujah. You see, to humble before Christ. Uns vor Christus zu demütigen. It's not talking about the humility to be humble before man. Das heißt nicht, demütig zu sein vor Menschen. He's talking about to be humble before Christ. Sondern demütig zu sein vor Christus. You know, Jesus sees himself. He said, I and my Father, we are one. Jesus sagt, ich und mein Vater, wir sind eins. You see, we are not two, we are one. Wir sind nicht zwei, sondern eins. You see, what belongs to my Father belongs to me. Was mein Vater gehört, gehört mir. I am my Father. Ich bin mein Vater. You know, in John 14, he said, told Philip, you have seen me for so long. Why do you still ask? Where is the Father? Er hat mich schon so lange gesehen, wieso fragt er immer noch, wo der Vater ist? You see, Jesus was never ashamed or afraid to say that he is the Father. Jesus hat sich nicht geschämt oder hatte Angst zu sagen, dass er der Vater ist. To be afraid. Oder hatte Angst zu sagen. You know, because of our five senses today. Aber wir unseren fünf Sinnen. We don't see ourselves as Jesus. Sehen wir uns selbst nicht als Jesus. How he want us to see what he want us to see so in our life. Er gesehen werden will in unserem Leben. Amen. Amen. You know, look at the mind that was in Christ. It's five. Vers 5. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. Then in verse 6 said, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. You know, today. Heute. You know, if somebody... The pride today, amen. Der Stolz heutzutage. You know, if you see yourself as Christ, wenn du dich als Christus siehst, you know, as you want, you just believe that you are Jesus. Das ist Jesus bist. And you know, pride can come in. Kann der Stolz reinkommen? Amen. Amen. But with Jesus, there was nothing like pride. Mit Jesus da gab's keinen Stolz. Upon all, he humbled himself like a servant. Er hat sich gedemütigt wie ein Knecht. Amen. Amen. I don't know if somebody's getting it. You know, if you, that's why people are afraid to be called a son of God. Deswegen haben Leute Angst, Söhne Gottes genannt zu werden. Because they are afraid that once they are called God's children, wenn sie haben Angst, God's children, wenn sie Kinder Gottes genannt werden. And maybe they will be pride. Das ist dieser Stolz. Amen. Amen. If it is not for Christ's sake, wenn es sich um Christus will, it is true, there will be pride. Wird es Stolz the spirit geben. Of pride can come in. Wird der Geist von Stolz reinkommen. Amen. Look, here it talked about Jesus Christ that verse 7. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Though he believed he is equal. Auch wenn er geglaubt hat, dass er gleich ist. He believed he is equal with God. Er glaubt, dass er gleich ist mit Gott. But upon all, he humbled himself. Aber dennoch hat er sich gedemütigt. He did not ride on him, on God. Or rebel on God. Er hat nicht gegen Gott gekämpft. You know, today we always talk about that. You go everywhere, you carry Jesus everywhere. Heute sprechen wir darüber, dass wir Jesus Christus überall mitnehmen. And you don't need to even... And you don't carry me everywhere. Aber dass wir mein dein Pastor, also mich, kannst du nicht überhaupt. Du cannot take your pastor. Du kannst deinen Pastor nicht über. Amen. For places, so you know, but you know, and there's a place also in Hebrew. Amen. Amen. This very place, you know, people because of that they ride on pastors. They ride on them. Wegen zu welchen Leuten haben Leute es auf Pastoren abgesehen? Praise the Lord. Ja. Put something here and go to Hebrew 8. Hebräer 8. From verse from verse 8. He said, for finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with your fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Because they continue not in my covenant. And I regarded them not, said the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their heart. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. Amen? Amen. Then in verse 11, and they shall not teach every man his neighbor. Amen? Amen. He says, no one is going to teach you. Niemand wird dir das beibringen. And every man his own brother, saying, know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest. And you know, because of all these places, people, they look down on pastors. Und wegen all diesen Sachen, I don't need you. Amen. Sagen Leute, ja, ich brauche keinen Pastor. Amen. Amen. You know, if you come to Christ, there is that spirit of humble yourself before Him. Wenn du zu Christus kommst, musst du dich demütigen. Amen. Amen. Humility. Demut. Is you know that the pride is of Satan. Den Stolz ist vom Teufel. Amen. Amen. Here Jesus, if you look at where we just read, that is Philippians 2. Philippa 2. You know, here Jesus said, he said in verse 6, he said it's not robbery to be equal with God. Er sagt, dass for him. Es für ihn keine Schande ist, mit Gott gleichgestellt zu sein. And that he's equal with God does not mean he will not humble himself before God. Und dass er gleichgestellt mit Gott ist, heißt es, dass er nicht vor Gott demütigen wird. I don't know if you understand it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That he is equal with God does not make him not to obey the voice of the Father. Dass er gleichgestellt ist mit Gott, heißt, dass er Gott nicht gehorcht. You know, it's today, you know, the New Testament covenant, amen? Das Bündnis vom Neuen Testament. He said, it will not be written in your heart. Die Gesetze werden unser Herz. No one is to tell you to have relationship with him. Niemand wird dir sagen, dass du Beziehung haben musst. And because of that song, we will say that I don't even need anybody. Ein paar werden dann vielleicht sogar denken, ich brauche niemanden. Aber er wird durch irgendjemand gehen. Amen. Amen. The truth is going to be revealed. Die Wahrheit wird offenbart. Amen. Amen. You know, God is going to go through somebody. Gott wird durch jemanden gehen. Amen. Amen. You know, you are not the God. Du weißt, dass du nicht der wahre Gott and bist. You are, he is going to, he is spirit. Und er ist Geist. And he's going to go through a living thing. Und er wird durch etwas Lebendiges gehen. He goes through pastors to reveal the truth to you. Um ihn die Wahrheit zu offenbaren. That does not mean you don't value them. Das heißt nicht, dass du sie nicht wertschätzt. That he not right. You know, like Hebrew we read, Hebrew 8:11. Amen. Hebrew 8:11. You see that you now write the laws into your heart. Does not mean you don't humble, you don't respect or have, or you don't humble yourself before a preacher or before a pastor. Amen. Nur weil du weil deine Gesetze und Gebote jetzt in deinem Herzen geschrieben sind und du eine Beziehung mit Jesus Christus hast, heißt das nicht, dass du... That you don't value them. You don't value. I don't need you. You know, some people, I don't need you. If you are there or not, it doesn't matter. God will send somebody. Amen? Praise the Lord. Halleluja. We have to be grateful to those that he sent and they listen to him. Wir sollten dankbar sein für die Leute, die er schickt und die halt die Wahrheit sehen. Amen. We have to be grateful to those that he sent and they listen to him. Amen. He can send them and they will say no. Sie sind freiwillig da. Sie hat noch Nein sagen. And their mistake will kill you. Und ihre Fehler können dich sogar töten. I don't know if somebody's on them. You know, when he sent Elijah, to do three things. Als er Elijah gesagt hat, dass er drei Sachen machen soll. And don't the number one, the number two, they were so important that they were, those things were to save life. Und die erste und die zweite Sache waren sehr wichtig, weil es sehr viele Menschenleben gerettet hätte. But Elijah left number one, number two and did number three. Aber er hat den ersten und zweiten, die erste und die zweite Aufgabe nicht gemacht und nur die dritte Aufgabe gemacht. And went to the Lord. Und ist dann danach zu. And those two did that he did not do. Und die zwei Aufgaben, die er nicht gemacht hat. A lot of people died as a result of that. Hat viele Menschenleben gekostet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Be grateful. And say thank you, Father. Sie sollten Gott dankbar sein, that these people are able to hear dass diese Menschen da sind und deine Stimme and hören to help us. Amen. Und uns helfen. We are grateful to Paul today. Wir sind dankbar für Paulus. For everything he wrote. Für alles, was er geschrieben Amen. Hat. Amen. Peter, John, you know the disciples, you know, they all wrote something. And today, it's really a victory for us. Das ist ein Sieg für uns. Imagine if we don't have this at all. We don't have Bible at all. Amen. Nobody to write it. Dass ja niemand das geschrieben Amen. Hat. Ja. We are to be grateful. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God for Jesus here that, you know, though he said, you know, and that's why once you now see yourself, you believe that anywhere you are ambassador of Christ. You are representing him. That does not mean you take yourself away from Christ. And I see yourself and not Christ. Wenn du ein Botschafter von Christus bist, bist du immer noch ein Kind Gottes. Das heißt nicht, dass du Christus nicht brauchst. You remain his baby forever. Du bleibst für immer sein Baby. It is before problem, before the natural that you are God. Aber wenn es um Probleme geht, da bist du Gott. But before him, aber bei just like Jesus before the Father, he obeyed everything. Amen. Amen. Though he did not see it in his mind, it was not wrong. To be equal with God, amen. Für ihn war es nicht falsch, gleichgestellt zu sein. That does not make him to disobey him. Aber er hat nicht deshalb auf einmal Gott missachtet. So also as an ambassador of genauso Christ, als Botschafter von Christus. It should not mean disobeying your father. Das sollte nicht heißen, dass wir jetzt Gott missachten können, wie wir wollen. It should be humility, amen. Dann lassen wir uns demütigen. To be humble before him, amen. Praise the Lord. Halleluja. As an ambassador, you go to work realizing that you are a country. Als Botschafter gehst du zur Arbeit und du gehst mit der Einstellung zur Arbeit und auf Menschen zu, dass du ein Land repräsentierst. You see, heaven just walk into the office. Dass der Himmel gerade in das Büro eingegangen ist. A child of God just walk into the office. Ist gerade ins Büro gekommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It's not what they see, it's what you see. Ist nicht das, was sie sehen, sondern das, do was you believe that heaven just walk into the office? Dass der Himmel gerade eingegangen ist. That a whole country just entered the country. Gleich gerade reingegangen. Or into an office. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let this might be you. That was also in Christ. Sein. That you are ambassador. Dass du die Gesinnung von Christus hast. Amen. Amen. Jesus, it was in Jesus that he was equal with God. And so also, you are ambassador and you are to know it. Meditate on that. You know, if somebody, a slave and a son is walking, you know, you can know this, you can see the difference. Du siehst den Unterschied zwischen einem Sklaven before und einem Vater, amen. Before people, before everybody, before things, amen. A son is always so bold. Ein Sohn ist immer. A servant is always the spirit of fear. Das ist immer Angst. Somebody herrscht immer Angst. We have to get rid of that spirit of servant. Rauskommen aus dieser Knecht. We are not servants, we are sons. Wir sind keine Knechte mehr, wir sind Söhne. Praise the Lord. Halleluja. Walk like a son that you are. Wir sollen als Knechte gehen. Amen. Praise the Lord. Als Söhne gehen, Entschuldigung. Like my daughter here. When was it? Yesterday or so? Day before yesterday, she came to me in Vosima crying. I said, Mercy hardly crying. Why was it loose? She could not. I said, please don't make me to be afraid. I don't want to be. What is it? He said she read a book and about slavery. That how they took somebody's children, a woman. The seven children away from her and they sold all the children. That it was so painful to her. I said, is that why you are crying? Praise the Lord. So I said, you know, you are a slave if you are not a child of God. Amen. Amen. Do you know who is not a slave? Somebody that is a child of God. Jemand, der ein Kind Gottes ist, ist the real freedom is not the natural freedom. Die wahre Freiheit ist nicht die natürliche Freiheit. You remain a servant of sin. That's what Jesus said in Romans 6. Der Sünde. Amen. Römer 6. He said, you remain a servant of sin without him. Wir bleiben Knechte der Sünde ohne ihn. Amen. Amen. That's what we are to be after. Und das sollte uns wichtig sein. That's what is to bother us. Das sollte uns Gedanken machen. And that is what God sees. Und das ist, was Gott sieht. Whose servant are you? Are you a servant of righteousness or servant of sin? Go to Gerechtigkeit oder ein Knecht der Sünde? Romans 6. Römer 6. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Romans 6. Römer 6. From verse 16. Vers 16. He said, "Know you know that to whom you yield yourself servant to obey, is servant you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." Verse 17. 17. "But God be thanked that you were the servant of sin." Amen. Amen. You were once a servant of sin. Wir waren einst Sklaven der Sünde. That you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. That is Christ's doctrine. Amen. Die Lehre von Christus. Being then made free from sin, you became the servant of righteousness. Do you get what is here? Amen. Amen. A servant. Amen. You are now a servant of righteousness. Du bist ein Diener der Gerechtigkeit. Your master control you. Unser Meister kontrolliert uns. He said, whoever you yield yourself to, immer wir uns hingeben, er wird uns kontrollieren. Amen. Amen. If you reject Christ, Satan wenn du Christus verweigerst, automatic. Wird der Teufel dich kontrollieren. There are only two, Christ or Satan. Entweder Christus there's oder no Teufel. Number three. Ist nichts I'm not here, I'm not there. There's nothing like that. Sin or of righteousness. There are only two. No, you can see that there is no number three here. Entweder Sünde oder Gerechtigkeit. And people want to be free. Und Leute wollen frei we sein. We want to be free. I don't want to be upset. I don't want to go to church. I don't want to. No one is free. Aber niemand ist frei. The righteousness of Christ is either controlling you or that sin of Satan. Entweder kontrolliert dich die Gerechtigkeit Gottes oder die Sünde. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Whoever you yield yourself to will direct your life. Er wird dein Leben. You choose to obey Christ. Du entscheidest you dich, Christus to believe zu gehorchen. Du glaubst. You choose du entscheidest dich, him to direct your life. Er dein Leben leitet. Amen. Amen. And I say you are the servant of righteousness. Und du bist so ein Knecht der Gerechtigkeit. Righteousness now control your life. Gerechtigkeit. Why? Because your motive is Christ. Your value is Christ. Amen. Righteousness come automatic. Amen. Amen. Weil dein Fokus auf Christus ist, ist die Gerechtigkeit automatisch. Amen. Once your focus is light, wenn dein Fokus auf Licht ist, ist die Dunkelheit weg. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And when you understand the kingdom, then your attitude changes. Wenn wir das Königreich verstehen, dann ändert sich unser Verhalten. You see, once you understand the message of Christ's kingdom. Wenn du die Botschaft vom Königreich verstehst. Sometimes I call it Christ's world. Manchmal nenne ich es die Welt von Christus. Amen. Amen. You see, your attitude changes. Verändert sich it changes dein Verhalten. Your attitude. Verändert dein Verhalten. It changes your way of seeing things. Und wie du Dinge siehst. Amen. Amen. Things no longer move you. Dinge bewegen dich nicht. You no longer see things. Amen. Amen. The way you used to see things. Du siehst Dinge you no longer value things. Du schätzt dich später. You value all these names, big names, or whatever it is outside there. What people value. Das, was Menschen wertschätzen. Amen. Amen. It changes your attitude. Es verändert deine Einstellung. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you still value those things so much, Dinge immer noch wertschätzt, it means you don't understand the kingdom of Christ. Verstehst du das Königreich von Christus nicht? If you understand it, you know, then you will never value it. Wirst du das nicht wertschätzen? Because you are already there. Denn du bist where they are fighting to go, you are already there. Wo sie kämpfen. Christ is your day. Das, was ihr Ziel ist. Is somebody getting it? Hast du schon mal du Christus gehabt? Praise the Lord. Halleluja. You know, Christianity makes you work hard. Das Christentum sorgt dafür, dass du hart it arbeitest. It makes you work hard. You will work hard. It's working hard. Und du wirst hart arbeiten. Amen. Amen. It is religion. Es ist Religion. Amen. It is religion. Es ist Religion. Christ hates religion. Aber Christus hasst Religion. Amen. Amen. He did not come with a religion. Er kam mit einer Religion. Er kam mit dem Königreich Gottes. Praise the Lord. Halleluja. You know, demotion everywhere today. Demotion. Und they brought him down. Überall wird Christus erniedrigt. They cannot do it. Amen. Aber we thank God that können some of us are still there. That can still see the truth and say this is the truth. Amen. Und ich bin dankbar, dass wir dennoch die Wahrheit predigen weiterhin. Christianity make you work hard. Das Christentum sorgt dafür, dass du because hart arbeitest. You are going to pay your bills. Weil du selbst zahlen wirst. Amen. Amen. Because you are going to pay your bills. Weil du deine Rechnung selbst zahlen religion wirst. Is hard work. Religion ist harte Arbeit. You know, work hard to be clean, to be holy, to be righteous. Arbeiten, work um hard. Heilig und gerecht zu sein. Work hard never to sin. Um nicht zu sündigen. In Christ's world we believe. Aber in der Welt von Christus glauben wir amen. Hart, it's aber not nicht working hard, arbeiten believe hard. Hart. Amen. Wir glauben hart. Praise the Lord. Halleluja. They work hard to be healed. Wir arbeiten hart, um geheilt zu we werden. Believe we are already healed. Wir glauben, dass wir schon geheilt sind. And if you believe you are already healed, you are healthy or healed. You are healed. How do you say it? Healthy. Okay. Our English teacher. Und wenn du Halleluja, und wenn du gesund bist, dann solltest du auch gesund handeln. Amen. Amen. You believe if you believe you are healed, you act healthy. You act like somebody that is really healed. Dann solltest du auch so wie jemand, der geheilt ist, handeln. Faith without work. Der Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. If you believe you are healed dann and glaubst, you du geheilt bist, act healthy. Und nicht gesund. It means you don't believe you are even healed. Dich verhältst. Das heißt, dann glaubst du gar nicht, dass du gesund amen. Bist. Amen. That is why you are not even healed. Deswegen bist du auch nicht geheilt. Amen. Because faith without work. Denn der Glaube if you believe you act. Wenn du glaubst, dann würdest du auch handeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, religion, again, the religion is a hard work. Religion ist harte Arbeit. Well, they work hard not to sin. Die arbeiten hart, damit sie nicht sündigen. You know what they call sin? Das, was sie Sünde nennen. They work hard not to sin. I don't want to sin. It's for them, it's always I don't want to sin. Es geht immer darum, dass sie nicht sündigen wollen. Praise the Lord. Hallelujah. You believe that you are not a sinner. You are no longer a sinner. Aber wir müssen glauben, dass wir keine Sünder mehr sind. Jesus separated you from them. Jesus hat dich separation between you and them. He says, sinners, this is how they do things. Das ist die Art und Weise, wie Sünder. But you are not sinners. Amen. You are blameless. Amen. Du bist schuldlos. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus warned them, the religious people. Und Jesus hat sie ermahnt. Amen. Amen. He warned them. If you read the whole of Matthew 23. Matthew 1 to the end. He warned them. Amen. Let's look at some places there. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 23. Matthäus 23. These are religious people. Das sind religiöse Menschen. And these people believe. They believe Moses. Diese Leute glauben an they believe Abraham. Mose, sie glauben an Abraham. And that's what they believe. Or they think they believe. Das meinen sie zu glauben. They believe that they believe Abraham, they believe Moses. Sie meinen an Mose und Abraham zu glauben. Or they think they believe Abraham, they think they believe Moses. Amen. Mm. But they reject Christ. Aber sie haben Christus verweigert. You know, in John 8. Johannes 8. Yeah, they talked about Abraham or Moses there also. Haben die da auch über Abraham und Mose gesprochen? Praise the Lord. Hallelujah. These people that Jesus talked about here. Diese Leute, über die Jesus hier spricht. He hates religion so much. Amen. He said, then speak Jesus from verse 1 to the multitude and to the disciple, saying, the scribe and the Pharisees sit in Moses' seat. Are you getting it? They sit in Moses' seat. Haben sich auf Moses' Stuhl gesetzt. Amen. How therefore, whatsoever they bid you observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. Praise the Lord. Hallelujah. For they bind heavy body and grievous to be borne and lay them on men's shoulder. You see, religion is heavy, is hard work. Religion ist harte Arbeit. You see that? Eine schwere Last. It's hard work. They put hard work on you. You must do this. It's always you must. Amen. Amen. For Christ's word, it is I have. Weil I Christus have ich alles you. Schon. Er hat es alles schon für dich. I have solved it. I have obtained it for you. Er hat es für dich schon. I gemacht. Have. You don't need to do anything. All you need to do is just believe me. Einfach nur an ihn glauben. Amen. Amen. For them, it is a hard work. Hard work. You must do this. Arbeit. You must. But for Christ, it is I have Christus, done. Er hat es schon getan. Praise the Lord. Hallelujah. So, can you help us to read verse 4? Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. For they bind heavy bodies and grievous to be borne and lay them on men's shoulder. But they themselves will not move them with one of their fingers. Praise the Lord. Hallelujah. But all their works they do for to be seen of men. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garment. Verses. And love the uppermost rooms of feasts and the chief seat of the synagogue and greetings in the market. And to be called of men, Rabbi, Rabbi. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ. and all you are brethren. Amen. Amen. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Praise the Lord. Amen. You are now a child of God. You have a father. Wenn du ein Kind Gottes hast, dein Vater. Christ is your father. Christus ist dein Vater. Amen. Praise the Lord. Amen. Never did, sorry. Neither be you called, verse 10, master, for one is your master, even Christ. But he that is greatest among you shall be your servant. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. And whosoever shall exalt himself shall be abased. You see, he loves humility. Er liebt Demut. It's not the humility, it's not talking about that of this world, but of Christ. Nicht Demut dieser Welt, sondern von Christus. They are so different. Amen. Amen. To be humble before Christ. Demütig sein vor Christus. Amen. Amen. And he that shall humble himself shall be exalted. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourself, neither suffer ye them that are entering to go in. Do you know how they are jacking people? How they are jacking people today? So wie die Leute versuchen, einzunehmen, zu kontrollieren. Look at how they control the katholische Kirche, wie sie das Leben von Menschen look at when they are going on the street, how many people on the street? Wie viele Nachfolger haben? So weeping because of them. Wie Leute sich Jesus said they never go in. They don't go in. They never allow others. Das anbeten. Because these people they watch them. They are seeing them. They are the ones they worship. Aber die Leute sorgen dafür, dass sie selbst nicht in das Königreich kommen und auch die Menschen nicht in das Königreich durchlassen, weil die Leute anstatt dass sie Christus suchen, suchen sie den Menschen und vergöttern sogar dann die Menschen auch. Vers 14. 14. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore, you shall receive the greatest condemnation. Amen. Yeah. Praise the Lord. Know that what Christ called widow, the natural widow and the spiritual widow, they are two different. Die natürliche Witwe und die geistliche Witwe sind nicht gleich. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compassive and learn to make one prostrate, and when he is made, you made him twofold from the land, from the tribe of hell than yourself. Amen. Amen. Woe unto you, you blind guys! We say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing. But whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. You fools and blind. For whether is greater, the gold or the temple that sanctified the gold? Amen. Daddy. You know, the gold and the temple. Das Gold und der Tempel. You know, they are after. Let's read verse 16 again. Woe unto you, you blind guys. 16. We say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing. But whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. You fools and blind. You know, here Jesus is saying, you fool. He's like, yeah. Calling people fools. You know, Paul did the same. He called people fools. Paul hat das auch gemacht. Amen. Dass er die Leute Narren genannt hat. There are things you are to call for. Es gibt Dinge, die ihr närrisch nennen solltet. Amen. Amen. The Bible said the fools says there is no God. Die Bibel sagt, dass die Narren sagen in sich selbst, dass es Gott nicht gibt. It's not what this world calls fool. Ist nicht das, that the Bible calls fool. Was die Bibel dumm nennt, nennt diese Welt. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You fools and blind. For what is greater, the gold or the temple that sanctify the gold? And whosoever shall swear by the altar, it is nothing. But whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Look at where you are going to understand it later. Amen. You fools and blind. For whether is greater, the gift or the altar that sanctify the gift? Whosoever shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereof. Ah! Praise the Lord. Amen. Let me go to a place where you will understand these very things that we just read. Verse 25. He said, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outward of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. The inside cup and the outside cup, which is more important? Das Innere und das Äußere. Praise the Lord. Hallelujah. The inside or the outside? Innere und das Äußere. They clean the outside. They don't wear trousers. They don't wear. No, they don't pet mouth. Sie schminken. But nicht Christ is not inside. Aber Christ is somebody getting it? You know they don't wear trousers. They don't. You know what you just. They don't make up. Sie schminken sich. They clean the outside. They make the outside so religious. Sie sehen von außen fromm und religiös aus. Religious people. You can see them. Du siehst sie. They wear skirt. They always wear skirt. Die Frauen tragen Kleider. They never wear trousers. Und keine Hosen. Ah. Yeah, they, my daughter in Nigeria said somebody came to her and said, why are you wearing trousers if you are a child of God? Two is doing like this. That is we experience it in Benin when we were there. The deeper life, those people in deeper life. When they were there, they were so, you know, for them it's what you put on that is who you are. Religiös it's not who you äußere, are. They don't see the inside. Das, was sich ausmacht, sie sehen nicht das Innere. You see, Christ's word is inside. Aber die Welt von Christus ist innere. Jesus said inside. Da geht's um das Innere. Amen. Amen. Jesus said inside. Das Innere. You know when Jesus, you know Jesus came here. Jesus Christus oh, Daddy, thank you. You know, he talks about blind. Er sprach über die Blinden. You know, he opened people's eyes, that blind eyes. Er hat auch Blinde geheilt. He opened somebody's eyes. Er hat jemanden Blindes geheilt. And you know, and he called people, blind people. Und er hat Menschen für blind erklärt. And those people said, are we also blind? Und diese Leute haben gefragt, inwiefern sind wir blind? Amen. And Jesus said, if you were not blind, you are not guilty. Und if you were blind, you are not guilty. But because you say you are not blind, you are guilty. Jesus hat zu ihnen gesagt, würdet ihr zugeben, dass ihr blind wärt, dann wärt ihr nicht schuldig. Aber da ihr nicht einsehen wollt, dass ihr blind seid, he das was macht ihr schuldig. Ihm ging es nicht um das natürliche he Blindsein. Was not after to open the natural blindness. Es ging nicht darum, dass Menschen einfach nur sehen he können. Knew, he knew that the natural world can only understand natural things. Weil er aber weiß, dass die natürliche Welt nur natürliche Dinge that versteht. That is why he wanted to help to use the natural thing to help them to understand. Hatte das natürliche genutzt, damit sie das Übernatürliche besser verstehen. He called them the blind, leading the blind. Er hat sie is somebody getting it? Blindenführer genannt. Praise the Lord. Selbst blind sind. And these people, you can see their eyes are open. Obwohl ihre Augen offen sind. Aber er hat sie said, they are blind. Leave them alone. They are blind. They are blind. Sie sind blinde. If you don't know the supernatural truth, the true Christ truth, you are blind. Wenn du weit von Christus nicht kennst, bist du blind. The eyes he came to open is not the natural eye. Er kam nicht, um die natürlichen Augen zu öffnen, sondern die übernatürlichen Augen. Die sollen weit offen sein. Praise the Lord. Halleluja. Also we were once dead. Oder auch, dass wir einst tot waren. Then we are alive today. Aber jetzt sind wir lebendig. Praise the Lord. Halleluja. You know, people, you know, say, leave them, leave the dead to bury their dead. But these people are still walking about. Obwohl sie aber alle am Leben sind. He was not after the all this natural death. Er ging nicht um den natürlichen Tod. The spiritual death. Sondern um den geistlichen Tod. Amen. That without him you are dead. Das ohne Jesus, ohne das Leben. Without the spirit of Christ in ohne you, you are Gottes dead. In dir, bist du ein toter Mensch. Amen. That is Christ. Und das ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. The devil number one hope is not understanding the kingdom. Der Teufel will nicht, dass wir das Königreich verstehen. That is number one hope. Das ist sein erstes Ziel. You see, that you don't understand the kingdom. Dass wir das Königreich nicht verstehen. Because he knows that once you understand the kingdom, weißt, sobald wir das Königreich verstehen, it's over. Ist vorbei mit ihm. The kingdom is inside you. Das Königreich ist in dir drin. Christ is inside you. Christus ist in dir. Bring him to your mind. Er muss in unsere Gedanken kommen. Just like Jesus, you know, you have to bring everything to his own mind. Jesus, alles you have to believe Gedanken that he is equal with God. Er muss glauben, dass er gleichgestellt ist mit Gott. Amen. That's how. That is how. You see, let me say this again. Faith is a magnet. Der Glaube ist ein Magnet. It is how you believe you are going to have results. So wie wir glauben, so sehen wir auch die Ergebnisse. Amen. Amen. It is your belief that gives you results. Dein Glaube gibt dir die Ergebnisse. Praise the Lord. Halleluja. Anywhere we are representing Christ. Egal wo wir sind, wir repräsentieren Christus. We are wir sind Amen. Seine Botschafter. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, if you have two jobs, what is that to find two jobs? Jobangebote hast. Amen. Which of the two you are going to choose? Und ich weiß, für welches du dich entscheiden sollst. You see, you choose Christ so that Christ will choose for you. Musst du dich erst mal für Jesus entscheiden, damit Jesus für dich entscheidet. Which of them will make you to forsake him? Was davon wird dafür sorgen, dass du Jesus sozusagen vernachlässigst? You don't choose because of money. Wir entscheiden nicht wegen Geld. You don't choose because of it's close to your house. Oder weil es nah an unserer Wohnung liegt. You choose for Christ's sake. Amen. Um Christus will entscheiden wir. Praise the Lord. Halleluja. And he help you, the Lord help you to choose your choice. Hilft uns zu entscheiden. And until you choose the Lord und erst wenn du den Herrn entscheidest, kann der Herr für dich entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. To know what to do, you must be one with you must be in line with the Lord, with God. Damit du weißt, was du zu tun hast, musst du be one with Christ. Eins sein mit Christus. Amen. Amen. That is how to know what to do. Amen. Wissen wir, was wir zu tun haben. Be one with him. Eins sein mit ihm. Praise the Lord. Halleluja. Romans 8. Römer 8. Go to Romans 8:1. Römer 8, Vers 1. We have some names. Amen. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. How do you walk after the Spirit? So, wie wandeln wir nach dem Fleisch? Not after the flesh. Amen. Amen. Your motive, your value. Unsere Motive. The Christ. Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If your motive, your value is Christ, wenn dein Motiv Christus ist, what you choose will always work for you. Wird das, wofür du dich entscheidest, auch funktionieren. Amen. Amen. And you are not to condemn yourself for whatever you choose. Und du darfst dich auch nicht verurteilen für deine Entscheidung. Somebody gets in it. Amen. He said there is no more condemnation to those who walk after the Spirit. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Amen. Jesus sind. To walk after the flesh, you see money. You see, you know what they see. Heißt, nach das Geld zu sehen. You know what the benefits. Die Vorteile what zu sehen. What you are going to have. Und die Nachteile zu sehen. Amen. Was wir haben Amen. Und nicht haben werden. Praise the Lord. Halleluja. And Romans 8 also. And the Romans 8. Romans 8 that we are still here. Amen. Amen. He said all things work together for those that love God. All things. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die, die Gott lieben. Verse 28. Römer 8, 28. And we know that all things work together for good to them that love God. Daddy. Praise the Lord. Tania, help us to read verse 28. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Praise the Lord. Hallelujah. And we know that all things work together for good to them that love God. It's not the love of this world. Nicht die Liebe dieser Welt, kind of love. Sondern Gottes Liebe. He loves you with his own kind of love. Er liebt dich mit seiner Liebe. And you are to love him with his own kind of und du love. Musst ihn auch lieben mit seiner Liebe. Amen. Amen. Not the natural love. Nicht mit der natürlichen Liebe. Ask anybody today, do you love God? They'll say yes. Wenn jemand fragt, liebst du Gott? Dann sagen sie ja. But will you choose Jesus? Dann wirst du dich für Jesus entscheiden. Amen. Nein. Praise the Lord. Halleluja. If you love Jesus, you will choose Jesus. Wenn wir Jesus lieben, werden wir uns auch für Jesus Amen. Entscheiden. Amen. All things work for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. The purpose is to destroy the work of Satan. Mein Vorsatz ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Amen. Learn to destroy whatever is not of Christ. Lerne das in your zu life. Verweigern, was nicht von Christus ist in deinem Leben. Amen. Amen. And free whatever is of Christ in your life. Und das lösen, was von Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 3:20. Let us quickly go there. Amen. Ephesians 3:20. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. He said, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Amen. We ask or think. Bitten oder verstehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You ask or think. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And in Matthew 6:31, it said, take no thought, saying. Matthäus 6:31. There are things you are not to say. Es gibt Dinge, die wir nicht sagen and sollten. There are things you are to say. Dinge, die wir sagen sollten. Because until you say something, it does not belong to you. Wir sagen, Gott ist uns. You don't wait for God to tell you to say or to do something before you say or do something. Wir warten nicht auf Gott, dass wir etwas tun oder sagen. Amen. Tun oder sagen. But be in line with him. Aber wir sollten mit ihm. Please listen. Be in line with him. In Absprache mit ihm sein. Amen. Amen. If you look at 2 Kings 6, verse 16. 2. Könige 6, Vers 16. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us go there. 2 Kings. 2 Kings 6. 2. Könige 6. As God children. Als Kinder Gottes. As ambassador of Christ. Als Botschafter von Christus. The words matter a lot. Unsere Worte wichtig. Amen. Amen. 2 Kings. 2. Könige. Second Kings 6. Das, 2. Könige 6. Vers 16. 16. And the answer, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Elijah, these two people. Elisha. Amen. Amen. Elisha said, those that be with us are more than those that be with them. Elijah hat gesagt, dass die bei uns sind, sind mehr als die bei ihnen sind. Then in verse 17 said, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. You know, here, the young man's eye was open. Though the eyes were not naturally blind. Die Augen von dem Knecht wurden geöffnet, auch wenn der Knecht nicht blind war. Also seine geistlichen Augen wurden geöffnet. You know what you see, they cannot see it because their spiritual eyes are not open. Das was du siehst, können sie nicht sehen, weil ihre geistigen Augen nicht geöffnet sind. Amen. Amen. He said your eye, this man's eyes was open. This man was not naturally blind. Dieser Mann war nicht blind. His eyes, you know, they were as wide as saucer. Seine Augen waren offen, aber er konnte nicht sehen. Amen. Amen. The spiritual eyes need to be open. Die geistlichen Augen so that you can see what the Lord wants you to see. Damit du das siehst, was der Herr möchte. And he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha. And when they came down to him, verse 17 again, he said they were about Elisha. And not about this man, the servant. Can you see something here? I don't know if you are getting something here. Mm-hmm. This man, the servant's eyes were open. He saw something about Elisha, but not about him. Und die Augen vom Knecht haben sich geöffnet und er hat gesehen, wie etwas rings um Elisha war, aber nicht um ihn herum. Amen. But something was about Elisha, but not about him. Elisha wurde umringt von diesen Engeln, aber er, der Knecht selbst, nicht. But with Elisha's word. Aber durch Elisas Worte. He used what was about him, around him, to now also be around that young man. Hat er dafür gesorgt, dass das, was Elisha umgeben hat, auch den Knecht umgeben hat. Look at verse 16 again. Fear not, for they that be with us. He did not say me, your word. What you say. Amen. Amen. With his own mouth, he now joined himself to that man. With his own mouth. Und er hat dann halt gesagt, dass die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei ihm sind. Er hat sich mit dem Knecht sozusagen, er hat den Knecht zu sich gebracht, damit er auch unter diesem Schutz ist von diesen Engeln. Elisha said, they that be with us. You know, if you see it naturally, it's a lie. It's not they that be with us. It's they that be with you, with him. Natürlich gesehen würde man sagen, das ist eine Lüge, weil die ganzen Rosse und diese Engel waren halt bei Elisha und nicht beim Knecht. It is with us. They were not with them, but with him. Sie waren nur bei Elisha. They were about Elisha alone and not the servant. But Elijah said something. Aber dennoch hat Elisa etwas gesagt. Elijah said something that now included the servant. Was dann part of it. Dazu geführt hat, dass der Knecht auch unter diesem Schutz war. Praise the Lord. Halleluja. To be in line with God. To know what to do. Deswegen ist es wichtig, mit Gott verbunden zu sein. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Elijah did not hear any voice. Elijah hat nicht auf eine Stimme gehört, die gesagt hat, guck, dass du den Jungen mit in diesen Schutz reinbeziehst. There was no voice that said, es gab keine Stimme, die gesagt hat, guck, dass der Junge auch mit in deinem Schutz ist. If you are in line with him, wenn du verbunden bist mit ihm, on earth will be bound in heaven. Ist das, was, auf Erden, was du auf Erden bindest, auch im Himmel gebunden. Praise the Lord. Halleluja. If you are in line with him, wenn du mit ihm verbunden bist, gehorcht der Himmel dir. Look at 2 Kings 6 again. There's a place I want us to look at from verse 1. 2. Könige 6, Let Vers 1. Let us look at some verse from verse 1. And the son of the prophet said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with, there is too straight for us. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take tents, every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye. And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servant. And he answered, I will go. Then we are living together with Elisha. Sie haben mit Elisha zusammengelebt, diese Leute. And they wanted to separate from him. Und sie wollten sich von ihm aber jetzt trennen. And because that place was now too tight for them. Weil es too small. Zu klein war, zu eng war für die Leute. So and now they were going to cut wood so that they can use to build tents or wherever they want to stay. Sie wollten sie dann eine Hütte bauen, ein Haus bauen, damit sie dann halt woanders leben können. So he went right, and they asked the man of God to join them so that they can go together. Und sie haben den Mann Gottes gefragt, ob er mitkommen möchte, damit sie zusammengehen. Yes, I will go with you. Und er hat eingewilligt. We have Jesus that go with us today. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Jesus Christus, der mit uns hingeht. Praise the Lord. Halleluja. So he went with them, verse 4. And when they came to Jordan, they cut down wood. But as one was falling, beam, the axe head fell into the water. And he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. Praise the Lord. Hallelujah. There was an accident. Amen. Amen. Something, you see, the axe, the head fell into the water. Und das Eisen, also diese Axt, ist leider ins Wasser gefallen. It's as if they cannot even get it. Und es schien so, als ob sie das Ding nicht mehr wiederfinden würden. There is no diver to dive into the sea. Weil niemand tauchen konnte oder Amen. Wollte. So go and bring it. Amen. Und das Eisen um diese Axt wieder rauszuholen. Wir wissen auch nicht, wie tief das Wasser da war. Amen. Amen. And the man of God said, Where fell it? Amen. And show him the place. And he cut wood, cut down a stick. And cast it in Tita, and the iron did swing. You see something there? You know, as God children. Als Kinder Gottes. You know, there is a place that is Hebrew, that is Lennon, it's Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11 said, he said, if they... Let's put something here, let's go there. Amen. Amen. Matthew. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. Okay, Matthew 10. Amen. Matthew 10. Look at from verse 16. Matthew 10, verse 16. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be you therefore wise as serpents and harmless as doves. You see it? Amen. Mm-hmm. Beware of men. For they will deliver you up to the council, and they shall scourge you in their synagogues. And you shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. Who will help us to read further? Verse 19. Okay, Susie, help us to reach that. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr leben sollt. Denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr leben sollt. Denn, weiter? Okay, where did you up to? 19. 19, read 20 and 21. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten. Praise the Lord. Halleluja. There was a problem on the other side we read. Es gab ein Problem auf der anderen Seite. There was a borrowed axe. Eine Axt wurde ausgeliehen. And they were walking with it. And the head fell into water. Wurde leider bei der Arbeit dann ins Wasser bei der Arbeit ins Wasser gefallen. And there was fear. Und die Leute hatten Angst und Sorge. And there was panic. And the man of God did something. Und der Mann Gottes hat etwas gemacht. And this man of God did not ask God, what am I going to do? Und der Mann Gottes hat Gott nicht vorher gefragt, was er tun soll. Aber er hat etwas gemacht. He did not ask, what am I going to do? Was soll ich tun? You know, he did not ask because he was in line with God. Weil er verbunden war mit Gott. If you are in line, you don't even need to ask. Musst du nicht fragen. You're asking and asking and asking is when you are not in line. Wenn du immer wieder fragst und fragst und fragst, heißt das, dass du nicht verbunden bist. The man just cut wood. You know, is somebody getting it? Er wusste einfach, was er zu tun hat. Praise the Lord. Halleluja. If you look at Matthew 10 again. Matthäus 10. Verse 19. 19. He said, but when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. When the time comes to do something, take no thought of what or how. Don't be afraid of what or how you are going to do. Whatever you do, heaven will obey you. Was immer du tust, der Himmel gehorcht dir. Wir sollen keine Angst haben, wenn es darauf ankommt, dass wir handeln müssen. Yeah, you know, Elisha, if you look at that, Elisha did not ask God, am I to cut wood to make it so that the axe will swing. The axe does not have feather or wings to law, whatever they use. Look at it. That's 2 Kings 6 again. 2 Könige 6. Verse 6. And the man of God said, blessed it. And he showed him the place. And he cut down a stick and cast it in tether. And the iron did swing. Iron can swing. Once it comes to Christ's world. Das Eisen kann schwimmen. Wenn Gott anything, you know Jesus, he said anything. He said there's nothing impossible. Nichts unmöglich mit Gott. Iron was able to swim. Das Eisen konnte schwimmen. Amen. Amen. Once it comes to Christ, wenn es um Christus geht, you as a child of God, wir als Kinder Gottes sind wir in Kontrolle. And not whatever is outside. Und nicht, was da draußen ist. I don't know if somebody getting praise the Lord. Halleluja. He said, when they bring you, know whatever you are going to do. Was immer du tun musst. You see, once it comes to the time. Wenn es an der Zeit ist. Now do what comes. Tu das, was kommt. Is somebody getting it? Don't just say, you know, we cry. You know, somebody cry. We quickly go there before we close. Somebody cry. We will show you somebody that cry. Yeah. And God said, why are you crying? Jemand hat geweint und Gott hat gefragt, weshalb weinst du? You know, the man of God did something there. Der Mann Gottes he did not hear any voice from God that said, do it. Obwohl er die Stimme Gottes nicht gehört hat, die gesagt hat, tu es. He did what came into his mind. Er kam das, was in seinen Gedanken because his mind was of God. Was seine Gedanken he was in line with God. Bei Christus sind. Is somebody bei Gott it? Sind. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know Matthew 10 again. Matthäus 10. Then verse 20. He said, for it is not you that speak, but the spirit of your father which speaketh in you. Matthäus 10, Vers 20. Denn nicht ihr seid die Reden, sondern der Geist eures Vaters, der durch euch redet. And we were in Romans 8 that said, all things work together. Is somebody getting it? Are you making the connection? Und wir waren see, all things work together. Bei Römer 8, wo steht, dass alles den Kindern Gottes zum Guten dient. Whatever you touch, heaven touch it. Was immer wir berühren, hat der Himmel berührt. Heaven obey your voice. Der Himmel gehorcht unserer Stimme. If you are in line with Christ. Wenn wir verbunden sind mit Christus. You have the keys of heaven. Dann haben wir die Schlüssel des Himmels. The keys of heaven for Christ's sake and not for show off. Die Schlüssel des Himmels wegen Christus und nicht not for show off. Um damit zu prahlen. Amen. For Christ. Amen. Amen. It is for Christ's sake. Sondern um Christus willen. The man of God had the keys of heaven. Der Mann Gottes hatte die Schlüssel des Himmels. And heaven obeyed him. Und der Himmel hat ihn gehorcht. That's why the, you know, that iron was able to swim. Deswegen konnte dieses Eisen auf einmal schwimmen. Amen. Amen. You know, some of us are crying today. Eine von uns weint heute. We are confused today. Und verwirrt. You know, if you cannot, if something is not working, don't force it. Wenn etwas nicht funktioniert, sollen wir es nicht erzwingen. Oh, Daddy, thank you. Don't rejoice. Wir sollen uns freuen. He know better than you. Er weiß es besser als wir. We want to force things. Wir wollen Dinge erzwingen. If I'm doing, if I'm, sometimes I'm reading the Bible, I don't even understand it. I just leave it. Wenn ich die Bibel lese und gerade nicht verstehe, dann lass es einfach erstmal sein. I don't bother myself. Ich mache mir keine Sorgen darum. Wieso verstehe ich das? Ich mache mir darüber keine Sorgen. Go to Exodus 14. 2. Mose. 14. Exodus. Praise the Lord. Halleluja. Exodus 14. 2. Mose 14. You know, here somebody was crying. Hat jemand geweint? Vers 15. 2. Mose 14. Vers 15. You know, we cry. Listen, please. It's here is very important. So that for you to understand it. Stop crying unto the Lord. He said, you do something. Wir sollen aufhören, zum Herrn zu weinen und etwas tun. And the Lord, verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore cry thou unto me? Amen? Amen. The man of God, of the other side, did not cry. Auf der anderen Seite, he did something. Er hat nicht geweint, er hat etwas getan. He just chose to do something. Whatever you choose to do, the Lord is in control. Was wir tun, der Herr ist in Kontrolle, er ist da. Heaven obey you. Der Himmel gehorcht uns. Amen. Amen. He had, you know, and the Lord said unto Moses, wherefore cry thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Let them go forward and not standing. But lift thou up the rod and stretch out your hand over the sea. and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Somebody was crying here. How was he crying? He had geweint. You have to know how he was crying. Praise the Lord. Hallelujah. Look at 13 and 40. That was how he was crying. That's how we cry today. Und so weinen wir auch heute. Look at how he cried. And Moses said unto the people, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord. That is crying. No, they are good, but that is crying. You are not taking authority over things. Wir handeln nicht nach unserer Autorität. Amen. Amen. You know, here, you know, look at what Moses, all these things that Moses was saying, they are good things. Alles, was Moses but God said he was crying. Aber Gott hat gesagt, dass because er geweint he was not, acting according to how the Lord wanted him to. Weil er hat nicht so gehandelt, wie der Herr es wollte. He did not act according to the word. Er hat nicht nach dem Wort gehandelt. It's somebody, I don't know if you get it. Look at it. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. And for the Egyptians whom ye have seen today, you shall see them again no more, forever. The Lord shall fight for you. And he shall hold your peace. They are good. But that is not taking authority. Das sind gute Worte, aber es ist nicht Autorität. But it's not the right thing. Er hat nicht in Autorität gehandelt, so wie der Herr es wollte. Somebody get it. The Lord is my helper. He said, will help me. But you said, you speak to the mountain. Aber er sagt, sprich zum Berg. Do something. Tu etwas. I don't know, are you getting it? Do something. Du sollst was tun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beautiful words. Schöne Worte. But he was crying. The Lord said, you are crying. Geweint. Nice words. Gute Worte. But you are crying. Und weinst. That's how some of us pray today. So beten einige crying von uns heute. Unto the Lord. Wir weinen zum Herrn. Amen. That's how some of us pray. You know, we never speak to those things and do something. Handeln nicht in Autorität und tun etwas. Amen. Take authority over things. Du musst Autorität über Dinge nehmen. You know, some crying, some complaining. Einige weinen, andere beschweren sich. Praise the Lord. Hallelujah. You know, look at verse 17 to 20. We will close here. Amen. 17 to 20. And behold, I will harden the heart of the Egyptians, and they shall follow thee, and I will get me honor upon Pharaoh and upon all his hosts, upon his chariot and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariot, and upon the horsemen. And the angel of the Lord, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of the cloud, you know, the Lord and the angels were busy walking. They were busy walking. Waren beschäftigt. They are always working for you. Sie arbeiten für uns. Amen. He said, you do something. Du tu etwas. We have our job. You have wir haben unsere job. Aufgabe. Ihr habt eure you Aufgabe. Speak the word. Du sprichst das you Wort. You do something. But you know, they cannot do that. The one what he wants you to do, they cannot do it. Sie können deine Aufgabe nicht übernehmen für dich. Amen. Amen. He told Moses, he said, you do something. Er hat zu Mose gesagt, stop tu etwas. Hör auf zu weinen. Stop praising. It's this thing. I know. You know. This time is not the time of telling them. The Lord is good. The Lord. You do something. Speak to those things. Du musst jetzt etwas tun und die Sachen ansprechen. There is time for everything. Es gibt eine Zeit für alles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, whatever you are satisfied with, it will never go. Whatever you can endure, can never go. mit der Situation und der Lage zufrieden bist, dann wird es auch für immer so bleiben. Amen. Whatever you can endure, amen. Du so what you can, what you say is over, it's over. Aber du sagst, if you can endure it, it remains. Dass du satt hast, dann ist es vorbei. Aber wenn du es hinnimmst, dann wird es bleiben. Amen. You know, Satan is like a dog. Der Teufel ist wie ein Hund. Amen. When a dog is not petting it, it remains. Wenn du einen Hund well, you just say, get out! Bleibt er die ganze Zeit. Aber wenn du ihn einmal anschreist, dann flüchtet er. Das ist für eine Autorität sprechen. As ambassador, as God children, als Kinder Gottes, als Botschafter. Satan. You don't beg Satan. Müssen wir den Teufel you don't beg problem to go. Befehlen zu verschwinden. You command, you take your authority. Du musst unsere Autorität über ihn nehmen. Jesus hat immer mit Autorität gesprochen. The Holy Ghost speak with authority. Der Heilige Geist spricht mit Autorität. You know, we command things to happen. Er befiehlt Dinge zu geschehen. And that should be the power that live in God's kingdom. Und das ist auch die Kraft, die in den Kindern Gottes leben sollte. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Stop. That's for today. Amen. Amen.